Denk kurz mal nach, so stehe ich da. Am Mikrofon sitze ich gerade und es wird mir klar. Gedanken fliegen vor mein inneres Auge. Drück mich an, drück mich aus und dann schaue. Nicht, wo es jetzt abgeht. Als Freestyle-Poet, Beat, synchronisiert. Weltweit, Stückwerk, am Mikrofon pflück ich hier das Wort heraus, bin smooth da und in diesem Haus, in jedem Grad zu hören, Baker Mann, ich will die Leute burn, komm aus dem untersten Untergrund, Gedanken finden sich zusammen und dann finden sich, binden sich Frequenzen, so fang ich jetzt an hier zu tanzen, meine Rhythmen sind synchronisiert. So bin ich der Typ, der sich jetzt hier nicht geniert. Auszudrücken, Ausdruck zu finden, nach vorne zu blicken. Beats, Beats geschehen. Beats geschehen. Gedanken finden sich, explodieren. Feuerwerk, ich steuere jetzt hin, wohin weiß ich grad nicht, das ist ein Freestyle, das heißt, kein Netz und doppelten Boden, ungewiss die Reis, wenn ich jetzt hier die Reißleine zieh, geht's in uns Endliche und es finden sich Gedankensprünge, manchmal in meinen Sätzen, fange ich jetzt an mich hier zu vernetzen. Grenzen sprengen, Ideen finden zusammen und drängen sich auf. Das geht von 413 Stolberg, Köln raus. Verdammnis hochbacken hart. some math. So, do you have some thunder on your hands? Do you have some thunder on your hands? And some cloud with hill of rain and some rain on my face, face, face. Need some rain on my face. Rain on my face. I need some rain on my face. I need some rain on my face. bin ich auf einmal wieder da. Wie Phönix aus der Asche und allen wird klar. Was eben gefehlt hat, ist das, was jetzt da ist. Und klar ist, dass dieser Reim wahr ist. Aus dem Innersten heraus gesprochen von mir. Ohne Stau aus dem Kopf herausgedrückt. Und ihr seid jetzt Zeuge und hört her. Thank you. jetzt bin ich jetzt wieder da. Meine Pflicht, grad jetzt hier zu sprechen. Und das Lächeln auf den Augen, in den Gesichtern ist der Lohn. So bin ich jetzt am Mikrofon. Und du hörst mich Ursprung, Gedanken zu mir anfangen. Bis Ende Alpha bis Omega, so wird dies jetzt klar. So ist es immer frei. Freestyle from the top of the head. So hat dies diesen Zweck. Immer frisch zu sein, immer frei mit dem Groove. So bin ich jetzt hier mit dem Groove. Es ist egal, was zusammenkommt, Hauptsache es kommt zusammen. Frequenzen tanzen, binden sich, verbinden sich. Dieses Geflecht ist das, was sich jetzt gerade einfindet und es ist echt. Aus dem untersten Untergrund schallt es heraus in die Welt und wir sind in jedem Haus. Sprengen es, sprengen Ketten und finden das nächste Ziel und es macht Spaß. Und das ist das, was gerade nach vorne ist. Drin ist auf dem Punkt gesagt, dargestellt, jetzt hier hinterfragt. Ich diesen Einsatz und ich mag es jedes Mal mit meinem Satz nach vorne zu kommen, ihn auszusprechen, auszudenken und verschiedene Berechnungen anzustellen im Kopf mathematisch. Oh, bin jetzt hier manchmal therapeutisch. Am Mikrofon freut's mich, wieder was dabei steuern zu können. Aus dem untersten Untergrund 413 Fringsfede, wir sind hier. Untergrund 413 Fixfädel, wir sind hier. Bernd am Bass, Baker. Dieses Haus ist 2025 und deswegen sage ich Peace out. Thank you. the real organ now with Mooney. Thank you. Thank you.